1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir melden uns pünktlich und wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ganz gleich über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Tim und Tim ist wie alt? 36. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Tim, um was geht's? Ja, ich rufe an, weil ich glaube, ich das Schlimmste erlebt habe, was einem passieren kann. Meine Freundin ist gestern ganz plötzlich an einer Lungenembolie gestorben. Mhm. Und ja, diese Leere oder dieses Gefühl, was man da fühlt, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Wie alt ist deine Freundin geworden? 37. Ja. Wie war das gestern? Was genau ist passiert? Ja, vorher war sie erkältet, ganz normal. Krank war am Montag beim Arzt, sollten dann Mittwoch die Testergebnisse kriegen, weil sie auch sehr schlecht Luft bekommen hat und eigentlich auch Asthmatikerin ist. Ja, dann ging es die Nacht so schlecht, dass ich sie dann zum Krankenhaus gefahren habe. Dann durfte ich nach einer Stunde noch mal rein, weil es ihr ein bisschen besser ging. Aber da hörte ich nur noch, wie sie schrie, Hilfe, Hilfe, ich krieg keine Luft, bitte helft mir doch. Da haben sie mich wieder rausgeschickt, ja, und eine halbe Stunde später kam dann der Arzt zu mir raus, sagte, dass sie jetzt am Reanimieren wären. Mhm. Und dass er auf Intensiv kommt, dann habe ich ihrer Familie Bescheid gesagt, sozusagen. Haben sie 2 Stunden insgesamt reanimiert. Ja, dann ist sie leider gestern Morgen um 9:45 verstorben. Als sie da gerufen hat, Hilfe, Hilfe, ich kriege keine Luft mehr, war das schon die Embolie dann? Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Die haben mich sofort dann auch rausgeschickt. Man hat dir hinterher nichts weiter erklärt? Ja, man hat halt gesagt, dass es wohl eine Lungenembolie ist und dass sie jetzt halt versuchen zu reanimieren und hoffentlich, dass dieses Mittel anfängt zu wirken. Mhm. Aber der Kreislauf ist komplett zusammengebrochen und ist auch nicht wieder zurückgekommen. Als man dir das gesagt hat, ich meine, sie war ja jetzt nicht schwer krank, insofern rechnet man ja gar nicht mit so einer furchtbaren Nachricht. Was hast du da empfunden? Was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Ich bin erst mal raus und habe nur gesagt, bitte, zum lieben Gott, so nach dem Motto, bitte lass es schaffen. Und ich konnte erst mal gar nicht denken. Das war noch, als man noch reanimiert hat. Als man noch reanimiert hat. Ich dann wusste, als der Arzt rauskam und hatte eine Seelsorgerin dabei, wusste ich, was Sache ist. Und dann habe ich war wie abgestorben innerlich. Ich konnte gar nichts mehr denken. Ich war innerlich, hast du auch nichts als ob gesagt? Man mich rausgerissen hat. Ja, hast du auch nichts sagen können? Ich habe erstmal nichts sagen können. Nein, ihre Familie saß neben mir. Ich habe erstmal nichts sagen können. Mhm. Ich war fix und fertig. Ich habe geweint und ja, gestern war es schon schlimm vom Gefühl her, aber dieses Gefühl wird immer schlimmer. Mhm. Ja, man realisiert das dann ja erstmal so allmählich. Die erste Nachricht. Ja, bitte. Augenblick war, wo man sich danach nochmal verabschieden durfte danach. Ihr seid ja nochmal reingegangen in das Krankenzimmer oder in ein Krankenzimmer. Mhm. Genau. Was hat sie für einen Eindruck gemacht? Wie sah sie aus? Ja, was heißt friedlich, möchte ich nicht sagen. Ja, klar, aber ich war sauer auf eine Art, dass ich nicht bei ihr sein durfte, als sie reanimiert worden ist, weil ich dachte, wenn sie meine Stimme hört, kommt sie vielleicht zurück, so nach dem Motto, ich weiß, vom medizinischen aus nicht möglich, aber vom man denkt das Denken so. Her. Ja, und ja. Das ist das fürchterlichste Gefühl, was es gibt, wenn man dann die Wange streichelt, die man sonst immer gestreichelt hat. Und die ist genauso zart wie sonst, aber ist halt eiskalt. Mhm. Mhm. Das schon nach einer ganz kurzen Zeit. Und ja. Das ist unbeschreiblich. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 8 Jahre. Mhm. Das ist lang. Das ist wirklich lang, vor allem wenn man dann einen Partner gefunden hat, wo man wirklich sagen kann, der hat das hundertprozentig vom, also wo man nichts dran auszusetzen hat, gar nichts. Ich meine, es gibt viele Partnerschaften, wo man dann aber sagt, das könnte vielleicht noch anders sein oder das. Und man versucht den Partner zu verändern, aber eine Partnerschaft hat, wo es wirklich hundertprozentig passt. Wir brauchten keinen anderen um uns rum. Also es ging Freund schon auf den Sack, weil wir nur zu zweit waren. Entschuldigung den Ausdruck, aber weil wir gar nicht uns mit anderen treffen wollten, eigentlich so gesehen. Du sagtest, dass sie Asthmatikerin war. Aber das war nicht so eine Erkrankung, die ihr Sorgen gemacht hat? Oder was hat sie denn? Sie hat halt ganz normal ihr Spray benutzt und hatte noch ein paar andere Erkrankungen, aber die waren jetzt alle nicht lebensbedrohlich. Das war alles, dass man Zukunftspläne schmieden wollte, aber und auch noch Silvester drüber gesprochen hat. Ja. So das Jahr 12 war nicht ganz so rosig, aber 13 wird besser, ja. Habt ihr über, ich meine, ihr seid sehr jung noch, aber dennoch sollte das ja eigentlich immer ein Thema sein. Habt ihr über das Thema Tod mal gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dafür hatten wir viel zu viele Zukunftspläne. Ja. Eigentlich haben wir nie über das Thema Tod gesprochen. Wie wird es jetzt weitergehen? Welche Art der Bestattung siehst du vor oder hatte sie ja doch irgendwie mal einen Wunsch geäußert? Wie wird das jetzt geregelt? Das weiß ich noch gar nicht alles. Das weiß ich alles noch gar nicht. Also das muss alles noch genau abgesprochen werden. Im Augenblick ist halt dieses Gefühl der Leere übermächtig, weil an allen Ecken und Kanten, sei es was, Einkaufen, Essen, ja, Fernsehen, alltägliche Dinge, Mögliche. Ich gehe davon aus, dass ihr auch viele Jahre schon zusammen gewohnt habt. Nein, wir haben getrennt gewohnt, weil sie war schon mal verheiratet gewesen. Ach so. Und da war sie natürlich dann dementsprechend, wir haben getrennt gewohnt, aber ich war sie besuchen, sie war mich besuchen und ansonsten hat man auch viel telefoniert miteinander, weil wir auch in zwei unterschiedlichen Städten gewohnt haben. Ach so. Aber es war eine sehr, sehr innige Beziehung. Also wir haben uns zu 100% ergänzt. Du sagtest gerade, dass du zusammen mit den Angehörigen dann noch eine Weile in dem Zimmer wart oder in dem Todeszimmer wart und bei ihr wart. Wenn man dann rausgeht aus diesem Zimmer, oder als du rausgegangen bist aus diesem Zimmer, mit was für einem Gefühl bist du rausgegangen? Was hast du getan? Hast du nochmal zurückgeschaut? Wie war das? Ich habe noch einmal zurückgeschaut gehabt und ich war sauer auf diese Seelsorgerin, die dabei war. Da habe ich leider ein bisschen angemeckert. Ja, weil die halt eine erzählt hat, na klar, das erzählen sie, das glauben sie auch, das müssen sie auch, verstehe ich auch, nach dem Motto, sie ist jetzt an einem besseren Ort, friedlich, sonst. So das, was halt dann erzählt wird. Und da habe ich nur gesagt, ich so, nee, so verdammte Scheiße, sie ist tot, sehen sie es nicht. Sie wäre glücklich und zufrieden, wenn sie jetzt bei mir im Arm wäre. Aber nicht, wenn sie da jetzt liegt und tot ist. Damit bin ich nicht zurechtgekommen in den Augenblick. Und da war ich erstmal noch sauer drüber und wollte nur raus an die Luft, raus aus dem Krankenhaus, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, das ist ein blöder Albtraum und ich wache gleich auf, weil ich es nicht glauben konnte. War die Seelsorgerin denn die ganze Zeit dabei, während ihr dann noch bei der bei deiner verstorbenen Freundin wart? Ja, die hat sich sehr viel um ihre Familie gekümmert. Ach so. Ich wollte das gar nicht so haben. Ich wollte auch nicht irgendwie angefasst werden oder sonstiges. Man kann natürlich sagen, dass die Frau das gut gemeint hat, aber ja, das super gut gemeint. Sicherlich waren das, gebe ich dir recht, waren das nicht die richtigen Worte. Aber das ist auch sehr schwer, in dem Moment dann immer für jeden persönlich individuell die richtigen Worte zu finden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, heute sehe ich das auch ein bisschen reflektierter und bin nicht mehr sauer oder sonstiges. Aber gestern war das in dem Fall für mich, ich war... Kann ich verstehen. Hätte mich genauso getroffen wie dich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mensch, das tut mir sehr, sehr, sehr leid und wirklich mein tiefes Mitgefühl und mein Mitleid, Beileid, wenn man so jung ist und so rausgerissen wird, wie du es gerade geschildert hast. Die hatte Träume und Pläne und es war eine tolle Beziehung. Ist das natürlich die denkbar schlimmste Katastrophe. Von dieses Gefühl der Leere. Ich weiß nicht, wie man das wieder fühlen soll oder ob jemals dieses Gefühl von Freude wieder mein Leben sein wird. So man denkt ja nach über Sachen, die man machen möchte. Weißt du, Tim, das ist natürlich jetzt viel zu früh, darüber zu sprechen. Natürlich wird irgendwann auch wieder Freude in dein Leben kommen. Aber vorab wird es eine sehr schlimme und schwierige Zeit der Trauer geben. Das ist ja völlig normal. Es wäre auch unnatürlich und unnormal, wenn das nicht so wäre. Es wird verschiedene Trauerphasen geben. Jetzt bist du noch fast im Schockzustand von gestern. Es wird Phasen geben, wo du es einigermaßen hinkriegst, wo du auch vielleicht mal wieder lachen kannst und dann wieder ganz traurig wirst. Und das ist ein normaler Prozess. Hast du denn Menschen, mit denen du dich austauschen kannst und mit denen du auch deine Trauer teilen kannst? Ja, klar, meine Familie ist für mich da, auch mit ihrer Familie. Da besteht ein gutes Einvernehmen mit der anderen Familie. Ja, ja klar, das ist alles kein Problem. Nur es ist halt dieses ein Gefühl, was halt keiner nehmen kann. Nein, nein. Ich kann mit meiner Familie sprechen. Ich habe vorhin auch schon oft gesagt, es können 100 Millionen Menschen um mich rumstehen und für mich da sein. Mhm. Ich fühle mich wie der einsamste Mensch auf der einsamsten Insel, der vor 100 Jahren ausgesetzt ist und seit 150 Jahren mit keinem Menschen mehr gesprochen hat. Ja. Man muss es letztendlich natürlich alleine bewältigen, obwohl natürlich die Menschen wiederum, die einen begleiten, schon auch hilfreich sein können. Lieber Tim, ich wünsche dir für diese nächsten Wochen und Monate, die vor dir liegen, die schwer werden, wünsche ich dir viel Kraft und Zuversicht. Ich biete dir jetzt sehr gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an, der zugehört. Vielleicht hat er noch eine Idee für dich, was du machen kannst. Ja? Sehr, sehr gerne. Also, lieber Tim, alles Gute. Danke. Viel Kraft und ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Jürgen ist hier. Jürgen ist 44. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe im vergangenen Jahr am 21. oder in der Nacht vom 20. auf 21. Dezember einen Geisterfahrer gestoppt. Gestoppt? Ja. Wie? Du hast einen Geisterfahrer gestoppt. Wie hast du das gemacht? Wie habe ich das gemacht, ja. Ich kam von Bremen und musste in Emsteg einen Auflieger wechseln. Habe das dann auch getan. Ach, du bist LKW-Fahrer? Ich bin LKW-Fahrer. Du bist LKW-Fahrer. Genau. Und dann bin ich in Kloppenburg wieder auf die A1 draufgefahren, war so ungefähr 5 bis 7 Minuten auf der Bahn drauf und hatte dann halt eben noch einen anderen Fernfahrerkollegen über Funk. Ja. Das war ein schwedischer LKW mit einem deutschen Fahrer. Und da haben wir die ganze Zeit mit gequatscht. Also kurze Zwischenfrage, was für einen Teil fährst du? Ich fahre einen 40 Tonnen Sattelzug. Ah ja, okay. Mhm. Naja, und irgendwann kam uns dann halt eben Kollegen entgegen und über das CB-Funk kam dann die Warnung, pass auf Kollegen, euch kommt ein Geisterfahrer entgegen. Mhm. Und dann, ja, auf mal Schock, oh Gott, was machst du jetzt? Ne, nicht, bitte, nein, nicht hier. Ne, also nicht, dass der jetzt in den LKW reinknallt und so. Mhm. Und die Kollegen, die vor uns fuhren, die sind dann sofort ganz links rüber und haben dann Warnblinkanlage angemacht und haben versucht, dann an diesem Fahrzeug vorbeizukommen. Er fuhr also dann, also musst du dir so vorstellen, das war eine zweispurige Autobahn. Der Geisterfahrer kam uns auf der rechten Spur entgegen. Und dann war dann halt eben noch der Seitenstreifen und dann halt eben die ganz linke Spur, die man normalerweise zum Überholen benutzt. Und da sind die anderen Kollegen drauf ausgewichen. Ach, der Geisterfahrer fuhr auf der rechten Spur? Also auf deiner rechten Spur? Auf meiner rechten Spur, der kam mir direkt entgegen, genau. Ja. Naja, und dann sagte dieser schwedische Kollege, wir müssen was machen. Ja, müssen wir, aber was? Da sagt er, ich fahre jetzt raus, also ich fahr neben dir und wir stoppen den rückwirkenden Verkehr oder halten ihn zumindest auf und reduzieren unsere Geschwindigkeit. Was für ein wahnsinniges Unternehmen. Ja, das war wirklich wahnsinnig. Ja, erzähl mal weiter, wie es weiterging. Naja, und dann ist er halt eben rausgezogen und hat dann halt eben, ist leicht versetzt hinter mir gefahren. Und wir haben dann den rückwirkenden Verkehr dann gestoppt, dann ging das dann gleich los mit Lichthupe und die waren am Ruben und am Schimpfen hinten, also die wussten ja nicht, was da war, weil die hatten ja keinen CB-Funk, die wussten ja von nichts, was da kommt, da war ja auch nichts im Radio irgendwie angekündigt worden. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, das heißt, ihr habt den Verkehr, der hinter euch war, den habt ihr vorsichtig abgestoppt. Genau, den haben wir blockiert, wir haben unsere Geschwindigkeit also wenig drastisch reduziert, wir hatten zum Schluss eine Geschwindigkeit von... Ja, ich müsste jetzt wirklich raten und schätzen. Also ich denke mal so 40, 45, 50 Stundenkilometer schneller waren wir nicht. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr aber auch in der Ferne den Geisterfahrer noch nicht gesehen? Nein, weil da noch LKWs vor uns waren. Ja. Also einige hatten den Funk nicht an, also die haben das gar nicht mitgekriegt. Einige sind sofort alle rübergefahren auf die ganz linke Spur. Mhm. Und dann, ich hatte eine Beifahrerin bei mir, eine gute Freundin von mir. Und dann sagte die auf einmal, da kommen die weißen Lichter. Mhm. Naja, und dann hatte ich dann halt eben überlegt, was machst du jetzt? Na, aber kurz vor Weihnachten und irgendwie, naja, der bringt heute keinen um, der kommt nicht an mir vorbei. Egal, ich habe einen LKW, entweder das knallt oder der sieht das ein und bremst. Mhm. Und da habe ich dann Warmlichtanlage angemacht. Wir hatten dann mit Lichthupe rumgefuchtelt, also immer wieder aufgeblendet und auch Fernlicht angelassen, sodass er halt eben wirklich stark geblendet wurde. Mhm. Also der war gewarnt. Und der war gewarnt, mhm. ja. Mhm. Und ich muss heute wirklich Gott sei Dank sagen, dass er dann das auch irgendwo wohl realisiert hatte, dass sie da eine Wand aus zwei LKWs entgegenkommt ja. und dass er keine Chance hatte, da vorbeizukommen. Und was? Irgendwie hatten wir dann das Gefühl, dass er auch langsamer wurde. Ja. Er ist dann halt eben auf dem Standstreifen ausgewichen. Ich bin dann auch auf den Standstreifen gefahren, um ihn dann nochmal zu signalisieren, du kommst nicht an mir vorbei, du kannst mhm. machen, was du willst, mhm. du bringst heute keinen um. Mhm. Und bin ihm halt eben dann brutal entgegengefahren. Und ich muss heute sagen, mir klopft immer noch das Herz. Der hat das wirklich eingesehen und ist dann halt eben auch langsamer geworden. Und er hatte ohne einen Zusammenstoß sind beide, ohne einen sind alle zum Stehen gekommen. Alle zum Stehen gekommen, ja. Gott sei Dank. Boah, was für eine Geschichte. Der hat, er hat dann vor mir gestanden, war dann mit den Händen so auf dem Lenkrad am Hauen, so als wenn er im Recht gewesen wäre. Hatte dann nochmal versucht, rückwärts zu setzen. Ich habe dann sofort die Handbremse gelöst. Das heißt, der wäre, wenn du, das heißt, Moment, Entschuldigung, wenn du nicht auf die rechte Spur, auf den Seitenstreifen gefahren wärst, wäre der an dir da vorbeigefahren? Ja, der wäre an mir vorbeigefahren und hätte seine Fahrt fortgesetzt. Das heißt, ja. ein vorsätzliches Verhalten. Ja. Kein Versehen. Dann hätte der ja schon viel früher merken müssen, da stimmt was nicht. Da, richtig, genau. So, und dann steigst du aus, du siehst den Typ, die Türen werden aufgemacht. Wie redet man da miteinander? Ja, wie redet man da miteinander? Also, nachdem er dann halt eben vor mir stand, er hatte dann nochmal versucht, rückwärts zu fahren. Ich habe dann halt eben sofort die Handbremse gelöst und habe dann halt eben das Fahrzeug eingekallt. Also bin dann halt eben so dicht an seinem Fahrzeug dran, dass er überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, irgendwo hinzukommen. Mhm. Und dann ist dann halt eben die Freundin von mir sofort ausgestiegen und wollte halt eben den Mann mit dem Mann reden, dass er da halt eben stehen bleiben soll, dass er ein Geisterfahrer mhm. ist. Die hat ihn aber nicht verstanden, das war ein Ausländer. Ich glaube, das war ein Belgier oder ein Engländer, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sprach der Englisch und die Freundin hatte also kein Wort verstanden. Mhm. Und dann schrie sie einfach nur, ich verstehe den nicht, komm mal raus, du kannst Englisch. Naja, und dann bin ich dann aus dem LKW raus und bin dann zu dem Mann dahin und dann habe ich ins Auto gegriffen, habe den Zündschlüssel abgezogen, so dass er nicht mehr wegfahren mhm. konnte. Und dann habe ich ihm dann nochmal eben auf Englisch erzählt, also you on the wrong side, you must stop, you have wait for the police. Mhm. Und dann war er dann alle am Zählen und I'm sleepwalk, also er dachte, er wäre geschlafwandelt, dass das also ein Albtraum ist oder so ein Traum ist und so weiter. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist kein Traum, du stehst hier wie dich auf der deutschen Autobahn, du bist in der verkehrten Richtung. Ja, wie deutest du es? Hat er es vorsätzlich gemacht, wirklich? Ja, ich denke, dass er das vorsätzlich gemacht hat. Er wollte sich umbringen? Ja, ist schwer zu sagen, ob er das wollte, weiß ich nicht. Er war alleine im Auto? Der war alleine im Auto. Ich gehe davon aus, dass die anderen Kollegen dann die Polizei benachrichtigt haben? Ja, da haben mehrere bei der Polizei angerufen, die kamen dann auch, ich selber habe dann auch noch, also als ich dann den Schlüssel hatte und... Eine irre Sache ist das, eine irre Aktion, was hat die Polizei denn zu euch gesagt? Ja, nachdem die Polizei eingetroffen war und... dann die Personalien aufgenommen hatte, kam eine Polizistin zu mir und fragte mich dann mehrmals, haben Sie den gestoppt? Ich sage, ja, habe ich. Sie haben den wirklich gestoppt? Ich sage, ja, ich bin ihm brutal entgegengefahren und wollte nicht, dass er an mir vorbeikommt. Mhm. Und dann war es halt eben so eine Mischung aus Kopfschütteln und bist du geisteskrank und total Respekt. Stolz und ja. Wow, genau, Respekt, genau, ja. So sagte sie das auch. Ja, so würde ich es auch, mutig, echt Respekt. Genau, so würde ich es auch denken, erstmal wie wahnsinnig, was hätte alles passieren können? Genau. Richtig, aber also, halt eben doch froh, dass jemand so viel Zivilcourage gehabt hat. Jürgen, das ist ja ganz großartig, gerade das ist so ein großes Thema in den letzten Monaten, diese scheiß Geisterfahrer. Und du hast ja. du hast wahrscheinlich ein schweres Unglück verhindert und hast Menschenleben genau. gerettet. Oder du zusammen mit deinen anderen Kollegen, die ihr euch da zusammengeschlossen habt. Respekt, genau. Das ist aber wirklich eine tolle Leistung. Sowas liest man leider nicht in den Zeitungen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, dich anzurufen. Das ist weil sehr ich richtig halt eben, ich war so ein bisschen enttäuscht von der Polizei in Bramsche, dass da so nichts weiter gekommen ist. Mhm. Also da kam kein Anruf am nächsten Tag und gefragt, wie es mhm. mir geht und so. Weil als ich nachher meine Fahrt vorgesetzt hatte, ich habe mit der Polizei sogar noch nach einer Lösung gesucht, wie wir das Fahrzeug drehen. Der mhm. Polizist, der kam hier in meinem LKW und hatte meine Personalien aufgenommen mhm. und fragte ja, wie drehen wir das Fahrzeug jetzt? Und dann hatte ich dann gesagt, ich sag, wieso, Sie haben doch meine Handynummer. Ich sag, dann fahren Sie doch jetzt in die entgegengesetzte Richtung, hinten wieder drauf, stoppen den rückwärtigen Verkehr jetzt nochmal wieder. Dann musstest du denen das so erklären. Ja, genau. Und dann, das haben die wirklich gemacht. Die sind also dann halt eben zurückgefahren zum nächsten Rasthof, da wieder runter, wieder drauf, Fechter wieder drauf. Und dann riefen die mich an, so, es kommt noch ein Fahrzeug, danach ist Ruhe. Ja. Und dann können sie das Fahrzeug drehen. Ja, und dann habe ich dann mich mit dem Typen ins Auto gesetzt, habe das Fahrzeug gedreht, wieder abgestellt, auf die Polizei gewartet und die haben ihn dann halt eben übernommen und haben ihn mitgenommen. So, ich danach habe ich dann nie wieder was gehört. Ja, das ist ja traurig. Und deshalb finde ich sehr gut, dass du angerufen hast und das jetzt hier erzählt hast. Ich hoffe, dass das viele Leute jetzt mitbekommen haben, dass es solche Brummifahrer eben auch gibt. Wir schimpfen oft auf LKW-Fahrer. Ja. Es gab ja auch einen schlimmen Zwischenfall vor einigen Wochen, wo ein LKW-Fahrer gedreht hat, der selbst einen Fahrstuhl genau. Und das war ja die Hölle. Da ist ja zwei Menschen ums Leben gekommen und fünf verletzt, genau. Also nochmal, großes Kompliment, toll, dass du es gemacht hast und das ist sehr vorbildlich, Jürgen. Und alles Gute weiterhin und allzeit gute Fahrt. Vielen, vielen Dank, Domian. Sehr gerne, tschüss. Domian, ja. Darf ich noch wegen Autogrammkarte fragen? Sehr gerne, dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja? Ja. Wunderbar, alles Gute, Dank. Tschüss, ciao. Mach weiter so, tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unser, heute haben wir eine freie Themennacht, diese ganze Woche. Nächste Woche haben wir wieder ein Schwerpunktthema am Mittwoch. Und jetzt bin ich verbunden mit der Eva und Eva ist 29. Guten Morgen, Eva. Hallo. Hallo Eva, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, mein Kind ist gestorben. Ich habe mein Kind verloren vor 4 Wochen. Meine Tochter. Wie alt war dein Kind? 4 Monate. Ach, 4 Monate. Mhm. Ist das Kind am plötzlichen Kindstod gestorben? Ja, genau. Wie war das genau? Erzähl mal. Naja, meine Tochter hat zum Schlafen hingelegt. Und nach 2 Stunden habe ich nach ihr geschaut und dann war sie schon tot. Nach 2 Stunden? Mhm. Und ich habe vorher nichts gemerkt. Sie war völlig normal. Es war alles wie immer eigentlich. Bitte? Es war eigentlich alles wie immer. Ich habe sie halt hingelegt und es gab keine Anzeichen für irgendetwas. Und ich mache mir halt sehr große Vorwürfe, dass ich halt schuld bin daran. Was hast du gemacht, als du reinkamst und das Kind regungslos war? Ich habe es nicht glauben können. Ich habe angepasst. Sie war kalt. Ich bin nur noch zusammengebrochen. Ich habe nur noch geschrien und bin eigentlich zusammengebrochen. Der Vater des Kindes, war der auch in der Wohnung? Ja, der war, also er kam gerade zur Tür rein, als es passiert ist. Hm. Und er ist dann gleich gekommen und ja. Was habt ihr dann gemacht? Er hat dann sofort einen Arzt gerufen, Notarzt. Hm. Aber der hat halt nur noch seinen Tod feststellen können. Und ich hatte halt nach 2 Stunden so ein komisches Gefühl, weil ich sie nicht gehört habe. Hast du sie sonst gehört? Ja, wenn sie sich umgedreht hat oder wenn sie im Schlaf irgendwie geweint hat oder mal gewimmert oder so. Und es war nichts. Und dann habe ich halt gedacht, schaust du mal nach. Mhm. Und dann war sie halt, ja. Kann man sagen, sie lag 2 Stunden alleine im Bettchen, als du dann gekommen bist. Kann man sagen, wie lange sie da schon verstorben war? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht nachgefragt. Das war für mich eigentlich auch egal. Mhm. Mein Kind war tot. Mhm. Ich habe mir solche Vorwürfe gemacht. Ich habe gedacht, hätte ich mal eine Stunde vorher nach ihr geschaut. Mhm. Und da hätte ich sie nicht in ihr Bettchen gelegt, sondern hätte ich sie bei mir im Wohnzimmer liegen, auf der Couch oder auf dem Boden gelegt. Vielleicht wäre das nicht passiert. Das sind immer so Gedanken, die man hinterher hat. Ja, ich weiß, dass alle sagen, das hätte man nicht verhindern können, egal was ich getan hätte, aber Es gibt natürlich auch schlimme Fälle von plötzlichem Kindstod, wo die Kinder mit im Zimmer der Eltern geschlafen haben und die das nicht mitgekriegt haben. Ich weiß nicht. Es ist so ein großes Unglück, dass man da natürlich immer nach Möglichkeiten im Nachhinein sucht, was hätte ich vielleicht noch tun können. Ja, ich bin halt auch so, ich weiß nicht, so hilflos. Mhm. War das bei euch dann auch so? Ich meine, das schon einige Male so gehört zu haben, dass dann die Polizei auch kommt? Ja, das war halt das Schlimmste. Dann kamen die und haben mich gefragt. Was haben sie gemacht? Mhm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe alles gemacht, wie immer. Mhm. Mein Kind war müde, also habe ich mein Kind hingelegt, so wie jeden Tag und diese Zeit. Das müssen, ich hatte sie rausgenommen, ich hatte sie gestillt, ich hatte sie gewickelt und habe ich sie wieder hingelegt. Das müssen die natürlich fragen, um auszuschließen, dass kein Gewaltverbrechen vorliegt. Das ist natürlich für jemanden wie dich oder für die meisten der Betroffenen sehr schlimm, diese Frage gestellt zu bekommen, weil man ja so erschüttert ist, dass das Kind tot ist. Und dann fragt die Polizei auch noch, eine Frage, aus der zu deuten ist, dass man vielleicht Täterin sein könnte. Aber das ist Routine und nicht... Ja, mein Leben war bisher eigentlich fantastisch. Mhm. Ich habe alles, was ich mir gewünscht habe, alles eingetreten. Ich habe einfach nur ein fantastisches Leben gehabt. Mhm. Und dann dieses Kind, das war das, was wir uns so sehr gewünscht haben. Mhm. Und dann wird uns das wieder genommen. Das ist doch nicht fair. Warum? Ich glaube, Eva, im Falle von Tod und Versterben kann man nicht mit dem Wort fair sprechen. Das trifft nie zu. Es trifft ganz oft nicht zu. Das sind Mächte. Sie hat auch noch, sie hat nichts getan. Sie hat noch nicht mal gelebt. Mhm. Richtig. Da sind wir Mächten ausgesetzt, über die wir nichts sagen können und die wir nicht verstehen, warum das ist. Wir verstehen den Tod nicht. Wir verstehen den Tod nicht, wenn er bei einem Säugling eintritt, und verstehen den Tod nicht bei einem älteren Menschen. Das Schlimmste, also dieses Gefühl, ja, dieser Hilflosigkeit, mhm, und dieses, mhm, ja, sie wird mir einfach genommen. Ich konnte nichts tun. Ich stand dann, ich bin einfach nur noch verzweifelt gewesen. Ich wusste in dem Moment eigentlich gar nicht, was passiert ist. Mhm. Ich bin nur noch zusammengebrochen, weil man sagte, ich habe geschrien, als wenn mich jemand umbringt. In dem Moment ist auch was gestorben in mir. Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Partner seit dieser Tragödie entwickelt? Naja, er ist sehr liebevoll, er kümmert sich um mich und alles, aber ich kann seine Nähe einfach nicht ertragen im Moment. Wie verbringst du so die Tage? Naja, also ich habe halt aufgehört zu arbeiten. Und nachdem das Kind geboren wurde, habe ich jetzt halt nichts zu tun sozusagen. Bin halt, ja, eigentlich stehe ich morgens auf, esse was und dann, ja, versuche ich halt so ein bisschen Haushalt zu machen, aber wirklich funktioniert nicht. Ich habe einfach immer wieder diese Momente, wo ich einfach zusammenbreche und noch weinen kann. Die Kleine ist 4 Monate alt geworden, sagst du. Ja. Wann genau ist sie verstorben? Vor 14 Tagen. Ist sie schon beerdigt? Ja. Das ging relativ schnell. Wie war das, die Beisetzung und die Beerdigung? Eigentlich habe ich das alles nur so nebelhaft wahrgenommen. Wir hatten den Pfarrer angerufen, der kam auch sofort. Ein sehr netter Pfarrer, der hat uns auch getraut. Und er hat halt dann gesagt, also in diesen Fällen macht man das eigentlich ziemlich schnell alles. Mhm. Weil es dann einfach für die Eltern leichter ist, als wenn man jetzt noch 4 Wochen warten muss oder so. Und wir haben halt dann noch jetzt vor 4 Tagen haben wir sie beerdigt. Und es war eigentlich immer ganz normal, eine Trauerfeier, sehr schön halt. Waren viele Leute da? Ja. Mhm. Also meine Familie, die Familien von uns beiden. Mhm. Und eigentlich so das ganze Dorf rumherum. Bist du jetzt in den letzten Tagen jeden Tag zum Friedhof gegangen? Ich kann das nicht. Ich konnte nicht. War so schlimm auf dem Friedhof, das ist einfach nur so ein Loch. Und dann kam dann dieser Sarg rein und ich gehe jeden Tag in den Zimmer und gucke mir Bilder an und so. Mhm. Das ist für mich leichter. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, wenn du das jetzt noch eine Weile machst, dass du auch dir die Bilder anguckst und in das Zimmer gehst. Nur wirst du irgendwann dich wirklich von ihr verabschieden müssen. Ja, das fällt mir halt so schwer, sie war mein Leben. Mhm. Nachdem sie geboren ist, war sie eigentlich mein Leben, mein Mittelpunkt. Es hat sich alles um sie gedreht. Es ist ein ganz großes Unglück und es ist unfassbar traurig. Und das Schwierige ist halt in einer solchen Situation für die Betroffenen, dass man irgendwann das Schicksal, das man hat, dass man das akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Man darf nie nach dem Warum fragen, weil das lässt einen, das zermürbt einen. Das ist halt einfach so schwierig für mich, auch mit meinem Partner da umzugehen. Bitte? Auf der einen Seite mit meinem Partner jetzt zusammen zu sein. Mhm. Weil auf der einen Seite möchte ich natürlich für ihn da sein. weil es geht ihm ja auch nicht gut. Es ist ja auch sein Kind, was gestorben ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich seine Nähe nicht ertragen. Mhm. Deshalb, deshalb finde ich, Eva, damit nicht noch die Partnerschaft oder die Ehe, ihr seid ja verheiratet, dass die auf Dauer nicht noch in Leidenschaft gezogen wird, in Mitleidenschaft gezogen wird, fände ich es ganz gut, wenn du dir für diese erste sehr, sehr schwere Zeit und da du wirklich so angeschlagen bist, dass du dir Hilfe holst. Mhm. Wir werden dich gleich mal beraten, was so im psychologisch-psychotherapeutischen Sinne für dich in Frage kommt. Darüber hinaus, zusätzlich, würde ich dir oder möchte ich dir gerne noch raten, Kontakt zu der Selbsthilfegruppe Verweis der Eltern aufzunehmen. Mhm. Das sind Menschen, die ihre Kinder verloren haben aus den verschiedensten Gründen. Mhm. Ich habe gute Erfahrungen hier schon erzählt bekommen aus dieser Selbsthilfegruppe und du bist dann mit Menschen zusammen, die genau das erlebt haben wie du. Du weißt, die empfinden so wie du, Mom. Da muss man sich nichts vormachen. Jetzt bitte ich dich gleich aufzulegen und dann wirst du von meinem Psychologen, dem Peter, angerufen. Und der wird dir die ganzen Adressen, alles, was wir hier haben und was wir dir empfehlen können, an die Hand geben. Nimm es in Anspruch, wenn es irgendwie möglich ist, zumindest mach einen Versuch, Eva, damit du dich nicht zu sehr einkapselst in deinem Schmerz. Manchmal, wenn man das macht, kommt man schwerlich wieder da raus. Ja? Liebe Eva, dann wünsche ich dir und deinem Mann sehr viel Kraft. Alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören, Eva. Tschüss. Ja. 1.31 Uhr haben wir. Und hier ist Erik. Und Erik ist 27. Guten Morgen. Genau, hallo. Hallo Erik. Um was geht's bei dir? Dich. Ja, erstmal möchte ich meiner Vorrednerin ganz viel Licht und Liebe schicken. Mhm. Das und ist ja nett. Alles Gute wünschen. Und weil ich rufe mir wegen dem Thema an, ich wollte mich eigentlich bei dir bedanken, nur weil du indirekt für meinen Sohn verantwortlich bist, den ich jetzt habe. Wie das? Ja, also die Geschichte ist so, dass ich vor ungefähr 2 Jahren hatte ich mal so im Fernsehen rumgeschaltet nachts, dann habe ich dich eingeschaltet und dann bin ich da geblieben mal. Und dann hatte da meine jetzige Frau angerufen. Ach. Und die hatte damals angerufen wegen so einer Blasenerkrankung. Und das war eine halb Inderin, halb Perserin, ist das? Ja. Noba hieß die. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Kanntest du sie denn da schon? Nee, ich kannte sie nicht. Ja. Sie hatte dann nämlich da erzählt in deiner Show, dass sie eine Facebook-Seite hat, wegen ihrer Blasenkrankheit. Da hat sie aufgemacht, weil das war so eine Krankheit, die eben so quasi unheilbar laut Schulmedizin irgendwie ist. Mhm. Und ich beschäftige mich so ein bisschen so mit Alternativmedizin und so. Ja. Und hatte dann gedacht, okay, dann schreibe ich sie mal an. Mhm. Hab sie dann auch ausfindig gemacht, weil ich eben auch wusste, dass sie halb Inderin, halb Perserin ist. Und hab dann so am Foto auch erkannt, also vermute, dass sie das dann ist. Ja, also du hast diese Facebook-Seite gefunden dann gleich. Genau. Ja. Mhm. Genau. Da habe ich dann geschrieben. Ja. Und dann haben wir erstmal ganz lang gechattet. Mhm. Dann haben wir uns auch angerufen. Dann haben wir gleich 9 Stunden am Stück telefoniert. Sag bloß. Weil wir uns so gut verstanden haben. Und dann ist sie auch schon nach so ein paar Tagen ist sie dann schon zu mir nach Hannover gekommen. Ich habe damals in Hannover gewohnt. Mhm. Sie ist dann aus Hamburg hergekommen. Und dann ging es auch alles so ziemlich schnell, dass wir zusammen waren. Mhm. Dann bin ich irgendwann nach Hamburg gezogen, wo sie dann gewohnt hat und wo wir jetzt wohnen. Mhm. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Dann haben wir geheiratet. Ach. Und dann haben wir halt ein Kind gekriegt. Na, das ist eine tolle Geschichte. Das heißt, wenn du sie hier nicht gehört hättest, wärt ihr wahrscheinlich nie zusammengekommen. Ganz genau. Und das Ding ist halt, dass wir gerade auch zusammen auf dem Sofa sitzen und auf Fernsehen geguckt haben und dann haben wir gesagt, ach, Domian ist da, ne? Und weil unser Sohn liegt gerade vor uns auf dem Sofa, so, wir haben so ein längeres Sofa. Ja. Und dann habe ich so gedacht, oder gesagt auch, hey, guck mal, wenn Domian nicht wäre, dann würde er da jetzt nicht liegen. Und ich wäre auch nicht hier. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Wie heißt der Kleine denn? Der heißt Leander Williams. Ja, Leander Williams. William, natürlich. Ja. Wie geht es denn deiner Frau? Ja, da geht's jetzt wieder richtig gut. Ja. Also es hieß ja laut der Schulmedizin, dass es irgendwie total hoffnungslos und unheilbar ist. Aber durch die ganzen alternativen Sachen haben wir das jetzt richtig gut hingekriegt. Mhm. Und bist du in einem medizinischen Heilberuf auch tätig selbst? Nee, ich bin Sänger. Sänger? Aber, ja, ich bin Sänger. Popsänger, Opernsänger? Popsänger, ja. Popsänger. Genau, Eric Reilly bin ich. Aha. Vielleicht hast du mich auch schon mal irgendwo gehört, unbewusst oder so. Das kann durchaus sein. Ja. Was? Und, aber ich kann jetzt nichts konkret damit verbinden. Wie? Was für eine Musik machst du genau? Also vergleichbar so mit Phil Collins oder. Ah ja. Also Long Ago, weiß ich noch, das war zum Beispiel ein Song, der im Fernsehen lief. Also Long Ago, I went away. Weiß nicht, ob du das schon mal vielleicht so irgendwo gehört hast. Ist es so, dass du von deiner Musik schon leben kannst? Ja, mittlerweile schon. Ja, das ist ja super. Also seit 10, 11 Jahren mache ich das. Ja. Der Anfang war ein bisschen hart und so. Aber mittlerweile habe ich so in Südamerika, komischerweise in Südamerika, wie das kam, weiß ich auch nicht genau, da meine größte Fanbasis jetzt aufgebaut. Das ist verrückt. Ich habe auch einen Freund, der hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist, aber in Indien ein richtiger Star ist. Ja. Manchmal ergeben sich solche Seltsamkeiten, genau. Wie das dann auch kommt, wie auch immer. Mit Umwegen irgendwie. Ja, genau. Heutzutage, wo Internet und alles da verbreitet ist, genau. Irgendwo, ja. Ne? Mensch, Erik, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Das ist eine schöne Geschichte, dass durch unsere Sendung dann so etwas passiert. Und eine Liebe, ein Kind und ein Glück jetzt. Du grüßt bitte sehr herzlich deine Frau. Und dem Kleinen gibt es einen Knutscher von mir. Ah, sie möchte gerade ganz kurz nochmal mit dir reden. Ja, sehr gerne, Erik. Dann verabschiede ich mich von dir schon mal. Ne? Ja, tschüss, ciao. Vielen Dank, tschüss. So. Hallo Domian. Ja, jetzt bin ich ja Grüß ganz, mich. Jetzt bin ich ja ganz platt, was ich da gerade gehört habe. Das ist ja eine wirklich tolle. Das ist ja eine wirklich tolle Geschichte. Wie hast du ihn denn damals so empfunden und gefunden, als er angefangen hat, mit dir zu schreiben und dann zu telefonieren? Also ich fand das total witzig, weil er hatte damals von diesem WikiLeaks-Typen Foto drin bei Facebook. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt den vorher nicht gekannt, diesen WikiLeaks-Typen, und habe gedacht, das ist er. Ja. Und dann dachte ich, ja, da schreibt mir so ein älterer Mann, weil ich hatte nach dem Telefonat mit dir, habe ich echt etliche E-Mails und alles Mögliche bekommen. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, ist ja wahrscheinlich ein älterer Herr, da schreibe ich mal ganz, ganz höflich zurück, vielen Dank. Mein Lieber, für deine Mail, und selbstverständlich gucke ich mir das Ganze mal an und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er einen Profilwechsel gehabt und sah dann ganz schnuckelig aus. Und dann habe ich ihm dann geschrieben, so, sag mal, bist du das? Und dann hat er geschrieben, ja, wieso? Das war ich die ganze Zeit schon, ne? Und dann habe ich gesagt, naja, du hattest ein anderes Profil drin und so weiter und so fort. Und dann hatten wir uns so ausgetauscht, was er eigentlich so macht. Dann sagt er halt, er ist Musiker. Dann habe ich geschrieben, oh cool, kannst du mal singen? Meinte er, ja, über Facebook geht das ja auch so toll, ne? Und dann meinte ich, ja, dann ruf mich doch mal an. Und eigentlich bin ich echt zurückhaltend, was meine Nummer angeht, vor allen Dingen meine Hausnummer. Ja. Und habe ihm die, irgendwie war das Fügung, ich habe ihm die einfach gegeben und er hat mich angerufen. Wir haben echt 9 Stunden uns platt geredet. Und so fing es wahrscheinlich an, ne? Ja, so fing es dann an. Irre Geschichte. Wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und meine Liebe, ich finde toll, dass ihr euch gemeldet habt. Und wir wollten dir mal danken. Genau, und ich gönne euch euer Glück wirklich von ganzem Herzen und genießt es und habt ein gutes Leben und eine gute Zeit. Das ist super. Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar zu der Dame, die davor angerufen hat mit dem plötzlichen Kindstod. Mhm. Erstens tut mir das wirklich super doll leid. Du kannst es natürlich jetzt besonders nachempfinden, wo du selbst ein kleines Kind hast. Genau. Und tatsächlich, und ich bin nachdem auch mit meiner Erkrankung, bin ich in einen Heilerberuf gegangen. Mhm. Und also ich hätte vielleicht einen Vorschlag, wie man vielleicht so eine Art Ablösung und so weiter machen könnte, so mit ihr, dass sie das ein bisschen alles leichter empfindet und so weiter und so fort. Ja, vielleicht kann man euch ja zusammenbringen, gucken wir mal. Genau. Das ist ein Angebot von dir. Dass man da irgendwas machen kann. Und ansonsten empfehle ich Bachblüten für solche Notfälle. Also finde ich ganz gut. Okay. Ja. Jetzt kuschelt ihr mal schön weiter, ihr drei. Genau, wir kuscheln jetzt weiter. Genau. Und vielen, vielen Dank. Und beim zweiten Kind melde ich mich dann wieder. Davon gehe ich aus und ich bitte darum. Alles Gute. Tschüss. Super. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Das ist ja sehr nett. Hier ist Roberto und Roberto ist 40. Guten Morgen, Roberto. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Roberto, ein Italiener? Nein, ich bin deutscher Zinto. Ah. Also deutscher Staatsbürger. Ja. Aber ich habe halt einen kulturellen Hintergrund. Ich bin ein deutscher Zinto. Und ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin, dass ich mit dir mal reden kann. Mhm. Weil ich habe gestern deine Sendung auch verfolgt. Ja, da hatten wir das Thema auch. Eine schlimme Geschichte. Ja, da hatte ich das gehört von der Sarah. Mhm. Hatte ja einiges erzählt. Und das war natürlich auch Diskussionsthema bei uns im Bekanntenkreis und in der Familie. Mhm. Weil ich sowas bisher noch nicht so gehört habe. Entschuldigung mal bitte, sagt man, du bist ein Sinto oder ein Sinti? Genau, das ist eigentlich der Singular, ne? Ja. Zinto ist, wie gesagt, männlich. Mhm. Und Zintica wäre dann weiblich, ne? Okay. Mhm. Mhm. Und Sinti ist dann halt die Mehrheit, ist klar. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Und ja, wie gesagt, das hatte mir dann so einen Gedankenanstoß gegeben, dass ich mal ein bisschen was darüber sage und auch ein paar Informationen. Genau, vielleicht noch mal ein paar Sätze zu gestern. Also Sarah, sie ist, glaube ich, die Anruferin gestern, rief an, dass sie dass ihr Ex-Mann ein Sinto ist. Ja, genau. Und sie sich jetzt aber neu verliebt hat in einen anderen Mann und letztendlich Angst um Leib und Leben hat, weil der Familienclan das nicht duldet, dass sie sich in einen neuen Mann verliebt und sie hat so wahnsinnige Angst, dass sie hat von einem Ritual erzählt, dass den Frauen, die so etwas tun, einen großen Schnitt ins Gesicht gemacht wird, damit sie gezeichnet sind als Frauen, die fremdgehen. So hat sie es gestern in etwa erzählt und hatte große Angst und wusste nicht, was sie machen sollte. Also ich sage mal so, Domian, ja, also mir ist kein Fall im ganzen Bekanntenkreis und auch im Verwandtschaftskreis und in der Familie ist mir so ein Fall nicht bekannt. Mhm. Und ich denke auch nicht, wenn sowas passieren würde, was ich nicht ausschließe, denke ich, dass das aber dann also für uns keinen kulturellen Hintergrund hat. Das würde ich dann bezeichnen als Familiendrama. Mhm. Aber es ist keineswegs irgendwie auf einen kulturellen Hintergrund zurückzuführen. Gibt es nicht bei euch auch so ich sag mal so, vielleicht Auswachsungen, wie es auch teilweise in muslimischen Familien gibt, wo es so um Ehre und Stolz, wo Ehre und Stolz noch einen ganz anderen Stellenwert haben als eher so in den westlichen Ländern. Gibt es das bei euch auch? Ach, das würde ich jetzt nicht so spezifisch auf Zinto zurückführen, auch überhaupt auf Zinti zurückführen. Ich würde sagen, jeder Mensch hat irgendwie einen Stolz und eine Ehre. Naja gut, aber da gibt es ja schon große Unterschiede, ich brauche nur das Stichwort Ehrenmorde, das gibt es ja nun leider Gottes, das kann man ja nun nicht alles über einen Kamm scheren, alle Leute haben einen Ehrbegriff. Ich frage dich nur, ich weiß es nicht, ob das bei euch irgendwie, ob es da auch traditionelle Strömungen gibt, die das ein bisschen strenger sehen, das frage ich dich. Ja, natürlich gibt es Stolz und Ehre, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Zum Beispiel ehren wir die älteren Leute sehr, ne? Mhm, das ist zum Beispiel bei uns eine große Ehre, sage ich mal. Wir ehren unsere Kinder, wir sind stolz auf unsere Kinder. Nur hatte ich aber wirklich nicht den Eindruck, dass Sarah gelogen hat gestern, wirklich nicht. Wir haben ja noch ein Nachgespräch mit ihr geführt, sie war wirklich in großer Angst. Nein, das ist schon richtig, aber weißt du, was mir da auch ein bisschen komisch vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie doch so schlechte Erfahrungen mit einem Zinto gemacht hat und dann auch aus derselben Ortschaft oder aus derselben Siedlung vielleicht wieder sich in eine Beziehung stürzt mit einem anderen Zinto, der dann praktisch verheiratet wird, dann wäre ja diese Beziehung noch gefährlicher als die sie zuvor hatte. Na ja gut, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja gut, das ist schon klar. Aber ich meine, wenn ich so eine panische Angst habe um Leben und Leib, dann würde also ich persönlich jetzt, sage ich mal, logischerweise mich nicht gleich wieder in einer anderen lebensgefährlichen Beziehung stürzen, oder? Aber hältst du es denn für möglich, dass es dennoch sicherlich in einer starken Minderheit, aber dass es solche Clan, so ein Clan-Verhalten noch gibt? Das kann ich dir nicht sagen. Also um Gottes Willen, ich möchte jetzt hier nicht, sage ich mal, irgendwas behaupten, was ich jetzt nicht 100% weiß. Also wenn ich jetzt was sage, dann sage ich auch nur das, was ich auch wirklich weiß. Genau, also für mich ist interessant, dass du sagst, hier in meiner Familie, in meinem Umkreis wäre sowas völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Und auch, ich habe mal überall mal nachgefragt, ob mal sowas irgendwie mal bekannt geworden ist. Aber niemand hat mir da irgendwie konkret was zu sagen können. Also es ist noch nie irgendwie in keinster Weise vorgekommen, dass, wie gesagt, eine Frau durch einen, wie Sarah das nun genannt hat, einen Hurenschnitt. Hurenschnitt, genau. Genau, das sollte es genannt werden. Und, naja gut, aber wie gesagt, also ich kann jetzt nur das sagen, was ich weiß. Ja. Und dann sagt sie ja auch noch, sie möchte nicht, dass die Kinder da groß werden, weil die Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Also, ich weiß nicht, das habe ich auch noch nie gehört. Ne? Also, meine Frau ist ganz normal zur Schule gegangen, hat einen Hauptschulabschluss, ne? Das ist eigentlich gang und gäbe. Also ich finde das interessant und gut, dass du angerufen hast, weil mir schon klar ist, dass man natürlich nicht alle sind hier in Roma in dieser Art und Weise über einen Kamm scheren darf. Auf keinen Fall. Nein. Vielleicht gibt es sowas, ne? Das mag ja auch sein, aber du repräsentierst jetzt eine Gruppierung, wo es ähnlich zugeht wie in deutschen Familien wahrscheinlich auch. Ja, auch wie sie dann sagte, dass sie dann eine Nacht wegbleiben. Und dann sind sie verheiratet. Mhm. Also so ist das bei uns nicht. Verheiratet ist man erst, wenn man zum Standesamt geht und man lässt sich dort trauen. Aber vielleicht ist sie wirklich in einen Traditionalisten-Clan geraten. Das kann ja sein. Das haben wir ja überall. Gibt es ja in jeder Gruppierung. Also, ja, ich weiß, ich habe da noch nie von gehört, was für ein Clan sie dann da reingeheiratet hat. Das weiß ich nicht, ne? Ob das da wirklich so ist. Manche Menschen übertreiben auch immer ein bisschen. Ne? Ja, aber das war mir gestern schon sehr... Sage ich jetzt mal so. Ja. Und gut, aber es kommt auch, ich sag mal, es kommt auch vor, weil die meisten Menschen wissen ja auch nichts über Zinti, wirklich. Ne? Weil es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel im Internet eingibt Zinti, kommt ja auch immer Zinti und Roma. Obwohl das eigentlich zwei verschiedene Völker sind. Genau. Man sagt das immer so in einem Atemzug. Man darf nicht mehr Zigeuner sagen, also sagt man Sinti und Roma. Ja. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Sinti und Roma? Zwischen Sinti und Roma ist der Unterschied ganz einfach. Wir haben verschiedene Kulturen. Vielleicht ist das Herkunftsland, wo wir mal ausgewandert sind, das ist wohl gleich. Nämlich? Indien, ne? Nämlich? Ja, wir sind ja ausgewandert von Indien. Mhm. Und zwar schon vor vielen hundert Jahren, vielleicht im 12. oder 11. Jahrhundert, sage ich mal. Und das Volk Roma, die sind ja etwas später ausgewandert. Aber Roma hat eine ganz andere Kultur als ein Zinto und die haben auch ganz andere Sitten. Das ist so. Also man das gar nicht so in einem Atemzug immer nennen. Nee, es ist eigentlich, ist da eigentlich kein, es ist ein Zusammenhang auf eine Art, aber nicht wirklich. Ne? Bist du beleidigt, wenn man das Wort Zigeuner gebraucht? Gut, es kommt darauf an, wer das sagt. Ja. Und wie man das sagt. Ich muss dir sagen, mir rutscht es auch ab und zu raus und ich meine es nur wirklich nicht böse. Nein, ich finde das jetzt auch nicht böse, weil Zigeuner ist ja eigentlich schon im 15. Jahrhundert eine Fremdbezeichnung gewesen für Bevölkerungsgruppen. Ne? Ja, und auch ein schöner Begriff, ein folkloristischer Begriff auch. Ja. Es gibt Lieder. Ich sage jetzt mal so, wenn jetzt jemand sagen würde, die dreckigen Zigeuner, oder du bist, hier sieht es aus wie bei den Zigeunern, das ist im negativen Sinn gemeint. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich bin frei wie ein Zigeuner, dann ist das sicherlich im positiven Sinn gemeint. Ich hatte mal so einen schönen Schlager, Zigeunerjunge. Kennst du den? Ja, ein toller Schlager. Ja. Vor 30, 40 Jahren. Mein lieber Roberto, du mit dem schönen Namen Roberto. Toll, dass du angerufen hast und uns mal so ein bisschen aufgeklärt hast und auch mal eine andere Seite geschildert hast. Vielen lieben Dank. Was ich noch sagen wollte, Jürgen, und zwar ist das auch bei den deutschen Zinti ist das auch so, das wollte ich noch mal kurz sagen, dass wir, weil viele, wenn man jetzt liest und so, viele sagen, ja, die kommen meist aus sozial schwachen Verhältnissen. Das ist nicht so. Das ist wie bei jeder Bevölkerungsgruppe, das normal ist, sag ich mal, dass die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen aus gut situierten Verhältnissen. Eine Mischung. Genau. Eine Mischung. Es gibt Arbeitslose, es gibt Selbstständige, es gibt Führungskräfte, es gibt Berufstätige, die eine Festeinstellung haben. Ja. Das ist genau wie bei anderen Leuten auch. Überall gibt's schwarze Schafe. Natürlich, das ist ja normal. Genau so das wird es immer geben. Das hat es schon immer gegeben und das wird es ja auch immer geben. Lieber Roberto, danke für deinen Anruf. Alles Nichts Gute wünsche ich dir. Auch so, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 und schon sind wir bei Liane. Liane ist 69. Guten Morgen. Die Liane. Die Liane muss erstmal bitte den Ton ganz wegschalten. Ja, hab ich gerade gemacht. Sehr gut. Liane, um was geht's denn bei dir? Ja, ich rufe an zum Thema Sterbebegleitung. Du hattest vorletzte Nacht eine Anruferin, die ihre Freundin im Hospiz begleitet hat und meinte, sie wäre da erstickt. Ja. Und da hast du geantwortet, oder das fändest du so schlimm? Und das möchte ich nur mal gerade stellen. Also das ist eigentlich nicht möglich. Ich bin also in der ambulanten Hospizbewegung tätig und habe jetzt so insgesamt in den letzten 5 Jahren so 15 Sterbebegleitungen gemacht, ambulant, dann auch im Hospiz und im Altenheim. Und oft haben die Angehörigen dieses Gefühl, ihr Sterbender erstickt. Das ist so ein Röcheln, weil der Schleim im Rachenraum nicht mehr abgehustet werden kann. Und das ist aber kein Ersticken. Nee, dieses Ersticken und Verhungern und Verdursten, das sind so Laienbegriffe, die sind nicht gut, weil man dann irgendwie Angst kriegt, ne, dass was verkehrt läuft. Ja, ich habe das ja in dem Gespräch auch gesagt, dass mich das sehr wundert, weil eigentlich die Betreuung in der Hospiz oder in Palliativstationen so ist, dass kein Patient mehr ersticken muss. Eben. Das kann ich auch nur so bestätigen, das ist wirklich heute. Aber du hast recht, das ist natürlich das subjektive Empfinden des Angehörigen, der diesen Sterbeprozess vielleicht auch einen Sterbeprozess zum ersten Mal sieht. Und das ist das ist natürlich auch ein schwerwiegendes Erlebnis, sagen wir so. Und dass man das dann vielleicht so empfindet, dass es Ersticken ist, kann man ja auch verstehen. Es ist nämlich so, also wenn ich diese ambulante Sterbebegleitung mache, dann kümmere ich mich immer auch um die Angehörigen. Ne? Und die dann dementsprechend aufzuklären, nimmt denen auch sehr viel Angst. Das glaube ich. Das nimmt den Angehörigen Angst und das nimmt aber auch den Patienten, wenn man sie vorher aufklärt, die Todkranken, denen nimmt es auch die Angst. Natürlich, ne, natürlich. Sagt, und dann ist auch die Bereitschaft, zu Hause sterben zu können, viel einfacher. Absolut. Ne? Und die meisten wollen zu Hause sterben. Den meisten Menschen ist es am allerliebsten. Wie kommt es, dass du so engagiert bist? Das finde ich toll. Ich bin Ärztin. Ich habe bei einem Blutspendedienst gearbeitet. Und nachdem ich berentet wurde, habe ich mich da gibt es erst so einen Grundkurs und einen Aufbaukurs, habe ich mich da sehr mit beschäftigt. Ich weiß, da kriege ich so viel an Positiven. Das wissen oft die Menschen gar nicht. Mein Sohn sagt auch, wie kannst du dir das antun? Ich kann da so viel Positives rausziehen in meiner eigenen Lebensführung. Sag mal ein Beispiel, was du da Positives herausziehen kannst, wenn du mit so viel Tod und Sterben zu tun hast. Das ist wie so eine Konfrontationstherapie. Wenn du dich mit dem Tod direkt auseinandersetzt, du verlierst die Ängste und auch so zum Beispiel, ich habe jetzt überhaupt keine Sorge mehr, in den Flieger zu steigen, nach San Francisco zu fliegen. Früher habe ich vor so viel Angst gehabt, das ist alles weg. Hast du jetzt mehr die Angst vor dem Sterben verloren oder auch die Angst vor dem Tod? Beides. Beides. Beides. Was bedeutet denn für dich Sterben? Das war nicht mit Konfrontation, dass das Sterben und der Tod und das so zu erleben und dann auch ich begleite die ja nicht als Ärztin, sondern wirklich als Mensch. Ja, hinterher auch noch mit den Angehörigen den Toten anzukleiden und alles, was so dazu zu gehört. Zu waschen vielleicht. So etwas. Genau. Aber trotzdem, Liane, Rituale, trotzdem bist du ja ständig konfrontiert mit Traurigkeit und mit einem existenziellen Erlebnis. Ja, aber wie bei der Geburt. Es ist im Grunde ein natürlicher Vorgang. Es ist bei mir dann nicht mehr Angst besetzt, sondern die Natur hat dann so ihren Lauf. Wenn du so mit eine Sterbebegleitung... wenn du so eine Sterbebegleitung gemacht hast und der Mensch ist verstorben und du hast dich auch noch ein wenig um die Angehörigen gekümmert und du gehst dann nach Hause, was passiert? Ja, erzähl mal. Dann ist das für mich, als hätte ich irgendwie eine Droge genommen. Ich sehe alles viel intensiver, ich höre alles viel intensiver und ich kann auf einmal mein Leben so ganz spontan ganz, ganz toll genießen. Das ist ja schon verrückt. Das heißt, ist es für dich wirklich letztendlich immer ein positives Erlebnis? Ja. Sonst würde ich das auch nicht machen. Also das ist auch so, die Balance muss stimmen. Ne? Dieses Geben und Nehmen, das muss irgendwie im Einklang sein. Ich kann viel mehr genießen, ich kann viel intensiver leben, nicht so auf die Zukunft gerichtet. Ich habe auch ganz andere Prioritäten, was nun wirklich wichtig ist und nicht wichtig ist. Ne? Du machst das jetzt ein paar Jahre schon. 5 Jahre mache ich das. 5 Jahre. So, dann gehe ich davon aus, dass es zwischendurch auch mal eine Zeit gab, wo du mal in Urlaub gefahren bist. Ja, ne? Klar. So, wie, dann fährst du in Urlaub irgendwo, wo die Sonne ist oder in die Berge, egal wohin, und lässt es dir gut gehen. Und dann kommt der Tag, wo du zurückkommst und die erste Sterbebegleitung wieder vor dir liegt. Freust du dich darauf? Ja, immer. Das ist eine Art. Kann man das Wort freuen benutzen? Ja, kann man sagen. Ach. Weil das ist so ein intensives Erleben. Und vor allen Dingen, da findet was statt. Da spielt Geld keine Rolle, Macht keine Nichts. Rolle. Ja. Und es ist eine menschliche Ehrlichkeit, die ich genieße. Ohne Maske. Ja. Da sind die Menschen ohne Maske. Die Menschen sind bei der Geburt ohne Maske und sind im Sterben ohne Maske. Ja. Und auch sehr, sehr ehrlich. Wir brauchen keine Rolle mehr zu spielen. Was bedeutet für dich Tod und Sterben? Ja, das ist ein natürlicher Vorgang für mich. Ja. Und auch so, dann denke ich immer, wie so ein Säugling, der durch den Geburtskanal gepresst wird und gar nicht weiß, was passiert jetzt mit ihm. Mhm. So wird das dann wohl beim Sterben auch sein. Also ich habe das immer so erlebt, dass wir das gemeinsam mit dem Palliativnetz und so schaffen, dass die Sterbenden in Frieden gehen. Mhm. Das ist so ein schöner Frieden Übrigens, zu erleben. Ich würde gerne mal zwischendurch sagen, das ein bisschen als Werbung sagen. Was heißt Werbung? Als Information, jeder Deutsche, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht auf eine ambulante palliativmedizinische Betreuung. Das wissen die meisten Leute nicht. Es gibt einen Rechtsanspruch darauf. Nur mal so als Hinweis für euch alle. Denkst du, danach geht es weiter? Das ist eine große Frage. Ich weiß, ich habe nur so dieses Gefühl, dieses Loslassen kann sehr friedlich sein. Und dann kann ja im Grunde nichts Schlimmes kommen, wenn das so friedlich laufen kann. Ja, es kann ja friedlich laufen. Und da sorgt der Palliativnetz für. Ja. Und dann denke ich immer, so diese menschlichen Kontakte, auch wenn ich ganz fremd bin in dieser Familie, wo ich dann reinkomme, das ist das Allerwichtigste. Du hast keine menschliche Kontakte, auch im Sterben. Ja, absolut. Da hast du völlig recht. Absolut. Du hast bei deiner Arbeit und in deinem Leben keinen wirklich religiösen Hintergrund. Das schwanke ich, das zweifle ich immer. Ah. Vor allen Dingen ich bin evangelisch, aber ich kann mir das nicht so vorstellen, Gott und Jesus und so. Das ist für mich irgendwie alles sehr vage. Es muss ja auch nicht so sein. Es kann ja trotzdem eine Jenseitigkeit geben mit einem Gott oder einer höheren Wesenheit, ohne dass diese Wesenheit evangelisch, katholisch, buddhistisch oder islamisch ist. Ja, daran glaube ich wohl. Ja. Und vor allen Dingen bemühe ich dann auch nicht mehr mein Gehirn, weil mein Gehirn kann es nicht leisten, mir das vorzustellen, sondern einfach mich in irgendwas Fremdes fallen zu lassen. Hast du auch schon mal ein Kind in den Tod begleitet? Nee. Das ist bei uns getrennt. Ne? Da gibt es auch extra Kinderhospiz und ambulante Kinderhospizbehandlung. Nee, das habe ich nicht. Also ich habe so Begleitung gemacht zwischen 3 Stunden und 10 Monaten. Das ist also sehr unterschiedlich. Und ich nehme mich auch als Ärztin sehr zurück in der Prognose. Ne? Manchmal geht das ganz, ganz schnell und manchmal geht es über Wochen und Monate. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Was da alles dann so eine Rolle spielt, ne? So unerledigte Dinge oder so, dass die Menschen da nicht loslassen können. Da ist was dran, ne? Dass Menschen, die mit ihrem Leben im Reinen sind, dass die schneller und besser gehen können. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Ja. Ja. Und die Menschen, die noch. Und das ist ja auch so, wie ich das auch bei der Geburt erlebt habe. Wenn man entspannt und locker lässt und sich nicht verkrampft, dann ist es alles nicht so schmerzvoll und es ist auch einfacher. Liebe Liane, das war ein interessantes Gespräch. Schön, dass du angerufen hast und das auch nochmal so klargestellt hast. Vielen, vielen Dank. Ja. Und alles Gute für diese wichtige Arbeit weiterhin. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde und Freundinnen draußen in der Nacht, das war's für heute in der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. Mensch, ist schon wieder eine Woche rum. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Nun denn, morgen Freitag auch wieder eine freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, euch melden, anmelden. oder ihr mailt domian@wdr.de. Ich wundere mich, dass wir noch gar nicht gesprochen haben über die katholische Kirche und die Aufkündigung der Geschichte mit dem Professor Pfeiffer. Können wir vielleicht morgen machen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.